aller Hilfen und Stützen und vor allen Dingen der Ekel vor Heimat. Denn genau dieses nicht endgültig bewältigen, das nicht loslassen können, dass immer die Hauptlebenskraft zurückgeblieben war, das war für mich das größte Unglück. Mein Vater fing überall an, wieder Betriebe aufzubauen. Kaum waren wir anwesend, erfand mein Vater Schaukelstühle, Holzsandalen, machte Erfindungen des Iglo und so, dass die Familie, wir waren ja immerhin dann 5 durch die Zwillinge, 5 Mädchen, dass ein Einkommen wenigstens da war. Ohne den Zusammenhalt der Familie, ohne den Optimismus der Mutter vor allen Dingen und den Fleiß des Vaters hätten wir es garantiert nicht schaffen können. Mein Vater hat auch immer gesagt, meine Kinder haben Respekt vor mir. Heute sage ich, wir hatten keinen Respekt, wir hatten Angst. Es war Angst, es war kein Respekt. Er war unberechenbar. Er hat auch meine Mutter geschlagen. Also er war unberechenbar. Da hat er sich immer gut dargestellt. Also wenn er meine Mutter mal geschlagen hat und die hat ein blaues Auge gehabt, wenn ein Besuch kam, dann hat er sie nur mitgenommen zur Nachbarin und dann musste sie sagen, sie ist hingefallen, sie ist gegen die Spüle gefallen oder sie ist gegen die Tür gefallen, nicht? Da musste sie noch immer gute Miete zum bösen Spiel machen. Nicht? Das hat er erwartet. Und bei uns auch. Und wenn man an der Umständen war oder lungenkrank, da kriegte man eine extra Karte. Und das war eine rosa Karte und da war ein großes M drauf. Das hieß dann Mütterkarte. Und dann sagte mein Bruder, der ist ein Jahr älter als ich, der hat dann gesagt, weißt du das, die Mutter ist ja wieder schwanger. Bald haben wir wieder ein Essen mehr. Ein Teller weniger für uns. Das hast du eben gesagt. Eduard, er hat's nicht so gemeint. Dir werd ich. Eduard, nicht. Das ist diese verdammte Sauferei. Und wenn es mal nicht so geklappt hat, wie er wollte, da wurde er so wütend und hat sie beschimpft. Und da hat sie manchmal gesagt, manchmal beneide ich die Frauen, wo die Männer nicht heimgekommen sind. Die haben ein ruhigeres Leben, als wie ich jetzt habe. In Berlin kommen auf 100 Männer 170 Frauen. Hinter diesen trockenen Zahlen stehen viel Leid, viel Not, viel Elend. Das ganze Frauendasein ist in materieller, geistiger und seelischer Hinsicht aus den Angeln gehoben. Die Kriegsverluste an deutschen Männern werden auf circa 7,5 Millionen geschätzt. Millionen Frauen haben also ihre Männer, Millionen Mütter ihre Söhne, Millionen Kinder ihre Väter verloren. Eine Bekannte, die war in anderen Umständen und da hat der Arzt das weggemacht. Und da ist meine Mutter auch zu dem Arzt gegangen, der Arzt hat das nicht gemacht. Da hat aber zu dieser Frau Meier gesagt, Frau Meier, ich mache das nicht ihretwegen, das mache ich nur ihrem Mann zulieb. Wenn der heimkommt, dass er das nicht sieht, dass sie schwanger sind. Nicht? Und da hat meine Mutter gemeint, sie könnte das auch wegmachen lassen. Das hat aber nicht geklappt. Also das heißt, die besudelten Hände, sozusagen, die sind heimgekehrt und haben zuallererst jedenfalls auf dem Land ordentlich mächtig Kinder gemacht. Ein 2-jähriger Findling, genannt Christian Park. Ilse Liese Busch, 8 Jahre alt, vermutlich aus Danzig, gefunden von der Bahnhofsmission Stettiner Bahnhof. Dieses 4-jährige Mädchen wurde in einem ostpreußischen Wald gefunden, jetzt Ingeburt genannt. Josef Köhler, 5 Jahre alt, hat seine Eltern in Krotoschin verlassen und kam aus der Heilstätte Ketsch. Gisela Lobrecht, 5 Jahre alt. Marianne Neufeld, ebenfalls 5 Jahre alt. Letzte Wohnung der Eltern Antonin Kreis Schildberg. Die 3-jährige Christel Manteuffel aus Danzig, auf dem Berliner Alexanderplatz gefunden. Waltraud Halbe wurde im April 45 im Kriegskessel von Halbe von russischen Soldaten der Pflegemutter übergeben. Barbara Hoffrichter aus Ostpreußen, sie verlor unterwegs ihren Treck. Was machst du da? Papa kommt nicht mehr aus dem Krieg. Die Nacht um 1 kamen die Russen LKW-weise angeschwört.

Aber macht mir bloß dabei den Absatz nicht dreckig. Für mich war das der schlimmste Tag meines Lebens. Zu der schweren Sorge um die nackte Lebensexistenz der Menschen in einem um ihren Wiederaufbau ringenden, zerstörten Wirtschaft hat uns dieser harte Winter eine Kälteperiode nach der anderen gebracht. Manche Menschen sind von der Sorge erdrückt, bedroht von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, verzweifelt um ihre und ihrer Landeszukunft, mutlos geworden und sind, wie die wachsende Zahl der Selbstmorde zeigt, freiwillig in den Tod gegangen. Wenn eine solche Katastrophe überhaupt einen Sinn hat, dann kann er auch nur der darin bestehen, den Wert jedes einzelnen Lebens uns wieder zum Bewusstsein zu bringen. Es ist die Welt. Und die Welt hat Hunger. Deutschland ist nur ein Teil dieser Welt. Denn der Hunger kennt keinen Unterschied zwischen Besiegten und Siegern. Hunger wirft die Nationen alle zusammen. Was geschah mit unserem Brot? Wo ist es hin? Dorthin, wo alles andere auch verschwand. Ist nur eine der Folgen des Deutschen Krieges. Im Kriege kommen noch Kalorien um, genau wie Menschen. Und dieser Krieg war lang. 1945. Deutschland hatte seine Nahrungsreserven verspielt, seine Schifffahrt, seinen Verkehr, seine ländlichen Arbeitsgeräte, seine Bauernhöfe, oft genug die Bauern selbst. Der Beruf des Bauern besteht darin, für das ganze Land die Nahrung zu schaffen. Das Ablieferungssoll ist das Mindestmaß seiner Leistungen. Millionen Werktätige der Großstädte aber sind nicht ausreichend ernährt. So geht Tag für Tag ein Strom von Menschen aufs Land, mit Lastwagen, zu Fuß, mit Fahrrädern, auf der Suche nach etwas Essbarem. Für den Einzelnen, der an einem freien Tag nur für sich und seine Familie die Tour aufs Dorf unternimmt, ist dies eine fragliche Chance, seine Ernährung zu bessern. Für die Ernährung der Allgemeinheit jedoch bietet dies eine gewaltige Gefahr. Eins ist nämlich ganz gewiss, mehr Nahrung entsteht auf diese Weise nicht und auch nicht mehr Industrieprodukte, die gegen Nahrungsmittel exportiert werden könnten. Hamstern heißt hingehen, anklopfen, fragen, kann ich einen Blumenkohl bekommen, kann ich Äpfel bekommen, kann ich dies bekommen, gegen Reichsmark, beziehungsweise tauschen. Tischdecken oder auch Wäsche oder auch Schmuck, was wir alles nicht hatten. Sondern wir konnten nur mit ganz wenig Geld versuchen, auf diesem Wege etwas zu bekommen. Mit fast steifen Gliedern, klammen Händen, verfrorenen Füßen, die weite Tour auf sich zu nehmen. Mit dem Wissen ist es schwer. Tausende von Menschen haben das Gleiche versucht. Aber das war für uns auch ein unglaublicher Ehrgeiz, eine Aufgabe, nicht mit leeren Händen auszukommen. Wir sind wenigstens mit dem Zug, eine Station mit dem Zug gefahren. Die Züge waren so voll, dass die Menschen auf den Dächern gesessen haben, zwischen den Puffern, draußen an den Türen gehangen haben. Ich habe an der Tür gehangen, meine Schwester habe ich bloß festgehalten, damit sie mir nicht runterfiel. Die Züge sind durch Tunnel gefahren. Dort hat es die Menschen weggerissen, weil das zu flach alles war. Die haben geschubst und gedrängelt, die sind zwischen die Puffer gefallen. Es hat sich niemand drum gekümmert, es ging nur ums Überleben. Wenn das Feld abgeräumt war, dann durfte man, also die Leute, die geholfen haben, durften dann noch einen anderen Tag aufs Feld und nachstoppeln, nachsammeln. Da haben wir so eine kleine Hacke gehabt oder mit den Fingern, egal wie. Und dann haben wir die ganzen Furchen alle wieder, sind wir wieder durchlaufen und haben da mal eine Kartoffel, da mal eine Kartoffel. Und irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, dass wir auch mal ein paar liegen gelassen haben. Aber das ging auch nicht lange gut. Da hat der Bauer das auch gemerkt, wenn er gesehen hat, dass wir mit dem vollen Korb raus sind. Da hat er gesagt, das kann nicht möglich sein. Nicht? Dann wurde das auch kontrolliert. Oh, Belda, St. Mary, we always will love you with your inspiration. Da hatten wir ein Militärcamp der USA, etwa einen halben Kilometer von unserer Wohnung entfernt. Zu essen hatte man ja nichts. Was haben wir Buben gemacht? Wir haben halt versucht, da in das Camp einzudringen und irgendwie Lebensmittel zu kassieren, also mitzunehmen. Ne? Wir wussten, in 20 Minuten kommt der Posten wieder und heim. Ne? Und waren dann richtig Konserven, waren alle in Englisch beschriftet, das ist ganz klar. Ne? Englisch konnte man nicht, ne? Also der Freund von meinem Bruder, der nahm die Büchsen heim und dann haben wir eine Büchse aufgebracht. Au, gelb, das ist fett. Wunderbar, da machen wir morgen Küchle im schwimmenden Fett. Haben also vier Büchsen aufgemacht, ausgelassen und Teig rein und im schwimmenden Fett Küchle gemacht. Ne? Und mein Bruder, der hatte dann ja auch zwei oder drei Büchsen heim und ich konnte ein bisschen Englisch und habe gesagt, also du, das ist kein Fett, sondern das ist helle Schuhcreme. Aber ich sage nur eins, Küchle haben wunderbar geschmeckt. Wenn man Sonntagabend durch Bremen spaziert, links liegen Trümmer, rechts liegen immer Trümmer. Ich, der alte Bremer, den gleichen Wunsch spürt, weg mit den Trümmer, sonst wird es immer schlimmer. Denn was man vom alten Bremen träumt, ist oft so dumm und ungeräumt. Denn heute sind Bremens Herrlichkeiten alle Trümmer. Und so wie es früher war, wird Bremen leider nimmer. Die ganze Altstadt, die ist kaputt. Und wo man hinschaut, da liegt nur Schutt. Doch so ein Aufbau, der geht schnell. Eventuell, der Wiederaufbau, der geht schnell. Eventuell. Sag bloß, es ist hier? Jawohl. Hereinspaziert, gnädige Frau. Das war eben die Wohnung im Erdgeschoss, ebenerdisch. Da war eine Toreinfahrt, da gingen zwei Stufen hoch, eine einfache Wohnzimmertür und sofort waren wir im Wohnzimmer. Ich weiß, das ist hier alles ganz schön runter. Aber ich bringe das in Ordnung. Das ist unsere erste eigene Wohnung. Ich mach's uns schön. Für ihn stand eigentlich immer schon fest, dass er mich haben wollte. Und nach dem Krieg, als er dann kam, naja, dann war auch ich bereit, dass wir uns eben zusammentun. Er wollte dann ganz schnell heiraten. Und so ist es dann auch gekommen. Bist du wirklich sicher? Wie oft soll ich's dir noch sagen? Wirklich? Ich meine, wir haben doch erst einmal, du weißt schon. Felix, ich bin schwanger. Eine Frau merkt das. Das ist kolossal. Mal gucken, ob du noch so darüber denkst, wenn ich den Bauch hab. Wir haben geheiratet und dann war es auch gleich passiert. Ich würde es auch in der Hochzeit sagen. Da waren wir eigentlich erst einmal richtig zusammen. Solange wir noch beim Eltern gewohnt haben, das war nicht so wie heute, dass jeder ein Zimmer hatte.

voller Spannung kamen. Natürlich war die Freude groß. Wir waren beide gesund und ich konnte schon wieder lachen oder lächeln. Und dann waren wir beide glücklich. Zeichen der Kältekatastrophe. Der bitterste Frost seit Jahrzehnten lähmte Wirtschaft und Verkehr, gefährdete Leben und Gesundheit. Ich bin ein Großstadtkind aus Frankfurt am Main. Bald werde ich 14 Jahre alt. Seit 7 Jahren kann die Mutter uns nur das geben, was sie auf die Lebensmittelmarken erhält. Das ist wenig. Ich bin nur selten so ganz satt geworden. Das tut der Mutter leid. Oft gibt sie mir von ihrem Teil noch etwas ab. Die beiden letzten Jahre waren besonders schlimm. Wir haben uns Lappen um die Füße gemacht, damit wir überhaupt nicht die Füße erfroren, weil Schuhe hat man nicht mehr und den letzten haben wir uns noch weggegeben. Und da war das blanke Eis an den Wänden. Das war wirklich das blanke Eis. Fenster war ja auch keine Doppelfenster, sowas hat es da auch nicht gegeben. Wir haben wenig Geld. Unsere Kleidung ist aufgebraucht. Neues gibt es nicht. Das Heizmaterial ist sehr knapp. Wir suchen das Holz aus den Trümmern. Wir haben eigentlich alles, was nicht nied- und nagelfest war, mitgenommen. Das waren also Gartentore, das waren Gartenbänke, wenn überhaupt. Das waren Baumstumpfen, das waren irgendwelche Pfosten und Latten und Eisenbahnschwellen, alles, was irgendwie aus den Fabrikgeländen oder aus militärischen Lagern haben wir gestohlen, geklaut. Klauen heißt Diebstahl und das war natürlich das Schlimmste, was passieren konnte, denn die Eltern haben ja großen Wert darauf gelegt, dass wir ehrliche und gute Menschen werden sollten. Aber auf der anderen Seite war die Not sehr groß. Und die Polizei hatte immer ein Auge auf uns. Aber sie haben auch oft ein Auge zugedrückt, das muss ich heute auch sagen. Aber einmal haben sie uns ganz klar bei einem, ja man kann sagen, Holzdiebstahl an der Bahn zwischen Fuhlsbüttel und damals Flughafenstraße erwischt. Und haben uns regelrecht verhaftet. Mein Bruder und mich und auch noch 3 Nachbarfreunde. Das war richtig fast wie heute, wenn man so sieht, im Krimi. Wen haben wir denn da? Meine lieben Nachbarn Klaus und Günther Kammeier. Auf frischer Tat ertappt. Klarer Fall von schwerem Diebstahl. Glückwunsch! Na, das wird ja ein Quell der Freude für eure Eltern werden. Ihre beiden Lausbuben in die Mühle der Justiz geraten. In Polizeigewahrsam. Hinter Schloss und Riegel. Wir wurden in die Wache gebracht und wir wurden verhört. Und man hat uns regelrecht eingesperrt. Im Keller waren Zellen, das sehe ich heute noch vor mir. Das ist der Schock meines Lebens gewesen. Wir wurden eingesperrt. Und zwar die ganze Nacht. Das muss man sich mal vorstellen, als 10-jähriges Kind, was wir viel später erst erfahren haben, dass die ganze Geschichte mit dem Wachmeister Finke, dass meine Mutter diesen Meister Finke gebeten hat, ihren Jungs mal eine Lektion zu erteilen. Das heißt, das war eine abgekaterte Geschichte. Wir sind in diese Falle hineingelaufen. Das heißt, Meister Finke und meine Mutter hatten diese ganze Geschichte unternommen, um uns mal zu zeigen, wo es hinführen kann, wenn man die Dinge übertreibt, wenn man also sich schon dahin bewegt, dass man vielleicht ein Krimineller wird. Oh, Belda, St. Mary, we always will love you with your inspiration. We never will forget. Da konnte man wenigstens Bäume sehen. Doch heute gar, da sind sie alle weg. Den Leuten war der Bude kalt. Drum ging sie ran an Grunewald. Zurück blieb nur ein. Und du kleines Mädchen, du hast ein freundlicheres Gesicht. Hm? Sag mal, muss man bei dir auch erst was kaufen oder sagst du mir auch sowas? Nö, kaufen muss man. Was hast du denn? Was hast du denn? Noch kleines Altpapierchen, ne Jan. Was kostet das, ne Jan? Ne Jan 20. Dann gib mal eine Rolle her. Dankeschön. Und was verdienst du am Tag? Ach, komm auch ganz drauf an. Und manchmal Jutje, da haben wir 50 Mal. So. Und manchmal kommt auch ja nichts. Und wie heißt du? Irka Schmidt. Hast du noch eine Mutti? Ja. Wo wohnst du? Reuchtturm, erstes Haus. Dankeschön, Erika. Also, Herr Kolfenbach, nächste Straße rechts, erstes Haus an der Ecke da, ne? Danke, ja. Ja, hier muss es sein. Da ist der Klingelschalter, ja. Machen Sie immer ein Streichholz an. Honkefahrt Schmidt, ja. Hier ist es. Augenblickchen. Na, mal sehen, ob jemand kommt. Aha. Was ist jetzt schon wieder los hier? Hallo, Frau Schmidt. Ja, was wollen Sie denn? Ja, ist wegen der Erika. Ist dem Kind was passiert? Nee, können Sie eben mal rauskommen, ja? Kommen Sie eben mal runter. Ja, wo sind Sie, von der Polizei? Nee, keine Angst. Also, ich bin vom Rundfunk. Sag ich Ihnen gleich, ne? Kommen Sie eben mal runter, ja? Ja. Frau Schmidt, ja, schönen guten Abend. Also, ja, Abend. Ich bin nicht von der Kriminalpolizei, also keine Angst. Es handelt sich aber um die Erika. Ich habe da eben. Ist dem Mädchen was passiert? Nee, ist ihr nichts passiert, aber ich habe ihr eben von ihr was gekauft. Wissen Sie darüber Bescheid, dass sie so schwarz verkauft? Ja, warum denn nicht? Na, ich weiß ja nicht, so als Mutter. Ja, wir müssen doch leben. Kriegen Sie sonst kein Geld? Was soll man denn sonst leben? Nö, mein Mann ist in Russland in Gefangenschaft. Ah. 4 Kinder habe ich noch, die Erika ist die Älteste. Ich selbst kann nicht weg, ich kann nicht arbeiten, ich muss meine Kinder versorgen. Ich kann sie ja nicht verhungern lassen, die Kinder. Haben Sie keine Angst mal um das Mädchen? Auch Angst. Die kann gut laufen, wenn die Polizei kommt. Ja, ich meine, mal so viel später. Ach je, so oder so kaputt, ob das jetzt oder wann? Na ja. Ich meine, jetzt können wir wenigstens leben, wenn sie so auf den schwarzen Markt geht und ein bisschen was verkauft, ne? Muss ja nur schließlich sein. Razzia. Die Duisburger Polizei im Kampf gegen den schwarzen Markt. Samstagnachmittag, kurz nach 16 Uhr. Einsatz der Duisburger Polizei gegen den schwarzen Markt. Und unser Rundfunkaufnahmewagen ist mit dabei. Mitten in der kleinen motorisierten Kolonne der Polizei vor uns ein Mannschaftswagen. Auf ihm die grünen Uniformen der Polizei und auch Beamte in Zivil. Und hinter uns das gleiche Bild. So fahren wir auf vielen Umwegen an den Schwarzen Markt, Marientor in Duisburg, heran. Wir müssen versuchen, vor den Schwarzhändlern, vor dem Nachrichtensystem der Schwarzhändler hier hinzukommen, damit sie nicht Lunte gerochen haben und alles schon vorbei ist. Genau wie bei uns, so liegt auch bei den Männern der Polizei eine gewisse Spannung. Jetzt nähern wir uns dem Marientor. Ja, Samstagnachmittag. Das ist eine Zeit, da ist ja ein ganz tolles Leben. Der Platz steht voll von Schwarz, von Menschen. Und wir sehen jetzt, wir haben gehalten, die Polizisten sind von ihren Fahrzeugen gesprungen, haben die Schwarzhändler auch schon etwas gemerkt. Nach allen Richtungen hin spritzen sie auseinander. Junge Kerle mit kleinen Päckchen unter den Armen, Erwachsene mit großen Koffern oder Taschen. Aber der Polizeiriegel war schnell und sicher, ist er geschlossen worden. Von allen Seiten sind die Schwarzhändler und ihr Zentrum, der Marientor, umstellt. Die Kette ist dicht. Alles, was drin ist, ist mitgehangen und mitgefangen und kommt nicht raus. Rucksack auf den Rücken, Marmeladeneimer links und rechts, den Bruder Klaus ebenfalls so ausgerüstet und nun ging es los. Wieder standen mein Bruder und ich im tiefen Schnee bei bitterer Kälte vor einem Bauernhof. Na, was meinst du? Klar, der ist reif. Auweia! Ein hin und her laufender, scharfer Hund, bellend, bewachte dort das Bauernhaus, weil sich die Bauern auch gegen diese vielen Städter wehren mussten. Wo so ein Köter Wache stiebt, gibt es was zu holen, klar? Und was machen wir mit dem Hund? Und dann wollten wir es umdrehen und vor diesem scharfen Hund aus dem Weg gehen. Und dann kam mein Bruder Klaus auf die Idee, wir sind zu zweit, ich lock den Hund weg. Wie willst du das denn machen? Das mache ich schon. Ich gehe dann 100 Meter nach links, so lang wie diese Querleine ist. Und dann beschäftige den Hund und in der Zeit musst du schnell die Lücke finden und in das Bauernhaus laufen. Nein, nein, nein, das mache ich nicht. Willst du mit leeren Eimern heimkommen? Bald ist Weihnachten, also los! Mein Bruder war ja älter als ich, 1,5 Jahre, war wendig, war stabiler und er hat es geschafft, den Hund abzulenken. Und ich konnte dann mit meinen beiden Eimern und dem Rucksack durch den Schnee stapfen, schnell, fiel ein paar Mal hin, das weiß ich noch. Aber dann Richtung Bauernhof. Nun mit klopfendem Herzen dort vor der Tür anklopfen. Und es dauert eine ganze Zeit, das kommt einem ja ewig vor, wenn man Kind ist und badet. Das gibt's doch nicht. Ich habe hier einen leeren Eimer und 200 Mark hätte ich auch noch. Gab er ein Paket eingepackt in Zeitung. Ich habe auch gar nicht gefragt, was macht da drin sein. Ich habe nur dann, als wir dort von diesem Bauern denn dieses Geschenk, so muss man das ja fast ansehen, wir haben nur Reichsmark bezahlen können. Und das war ja, ging ja auf Weihnachten zu. Und das Schönste, was uns dann passiert ist, als wir uns das dann anguckten, nachdem wir den Hof dann verlassen haben, da hatten wir einen richtig großen Braten. Ein Stück Fleisch, wie wir es so noch nicht gesehen haben. Potzblitz, das sind mindestens 2 Kilo. Ja, juhu, klasse. Wir haben es geschafft. Ja. Da waren wir so glücklich, dass wir uns sozusagen in die Arme fielen. Und mein Bruder und ich hatten also dieses größte Beutestück, was wir im Laufe der ganzen Hamsterei bekommen haben, nach Hause gebracht. Wir befinden uns mit unserem Mundschirmmikrofon an der Sperre des Hauptbahnhofs, um in Verbindung mit einem Polizeiaufgebot einer Ratsche herbeizuwohnen, die bei den Durchreisenden und hier in Bremen Aussteigenden des D-Zuges München-Gladbach nach Hamburg vorgenommen wird. Unter den 25 Polizisten, die zu diesem Aufgebot gehören, auch Beamte der deutschen Kripo und amerikanischen Militärpolizei sind dabei, befinden sich mehrere Beamte, die in letzter Zeit größere Erfolge bei derartigen Unternehmen hatten. Schwarzhändler und besonders Koffer- und Autodiebe konnten hier ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Wir befinden uns hier an der provisorischen Sperre in dem Tunnel des Hauptbahnhofs, bei der die Polizeibeamten vor 4 aufgestellten Tischen stehen und alles genau kontrollieren. Hier ist ein Fall für uns, der muss darüber mit dem Alkohol. Hier haben wir eben einen Koffer gesehen, der von den Polizeibeamten geöffnet wurde und Alkohol vorgefunden wurde. Der betreffende Reisende ist sofort an den Kriminalbeamten weitergewiesen worden und die weitere Untersuchung erfolgt in und auf dem Polizeirevier. Bitte sehr, der nächste bitte. Ausweise werden genau überprüft, auch Zonenpässe werden verlangt. Den Zonenpass und den Personalausweis. Den haben Sie nicht. Der Polizeibeamte bei uns hat mir gedacht, ich muss warten, bis die neuen Registrierscheine ausgestellt werden. Die alten werden nicht mehr ausgestellt, dann haben wir nur einen Zeitfall. Ja, ist ganz richtig. Sind Sie im Arbeitsverhältnis? Haben Sie eine Arbeitskarte? Nein, ich habe ja die Selbstständigkeit. Auch Beamte der Deutschen Bahnpolizei sind dabei. Und wie uns vorher in einer erzählte, haben sie heute besonders gute Fänge gemacht. Mehrere Koffer voller Eiern wurden vorgefunden

dass die deutsche Not groß ist und dass diese Not alle Menschen in unserem einstmals so schönen Vaterland bedrückt. Euch sind wir dankbar für alle Hilfe, die ihr unseren Volke und damit uns Kindern zuteil werden lasst. Natürlich war die Wohnung kalt. Wir mussten erst sehen, dass wir die Wohnung warm bekommen. Naja, es hat natürlich gedauert, ehe die Wohnung warm wurde. Aber wir hatten ja sowieso alles, was wir besaßen, an. Man hat ja alles an sich rangehängt, was möglich war. Ja, Weihnachten sollte nun etwas Besonderes sollte nun schon sein. Da hatte ich mir überlegt, zum Backen hatte ich ja nichts. Und da hatte ich dann so ein Rezept von Grieß, etwas Zucker und Flüssigkeit und Aroma, eine Masse zu kneten und dann so kleine, wie kleine Marzipanbrote zu formen und das zum Trocknen lagern. Naja, und dann haben wir gegen Abend, haben wir uns dann eben vor das Bäumchen hingesetzt, in eine Decke gehüllt, ich hatte einen Jungen im Arm und mein Mann war ein bisschen gekuschelt, in die Decke eingewickelt, haben Weihnachtslieder gesungen für uns und das war unser schöner, heiliger Abend. Nun senkt sich die heilige Nacht zum 1946. Mal über unseren Weltteil und auch über unsere trümmerreichen Städte. Während die schöne Botschaft, die einst Engelzungen kündeten, in Familienkreise von klein und groß empfindungsvoll wiederholt wird, lastet auf uns allen die grausige Not als Folge der menschlichen Torheit, die nicht erkennen wollte, dass Frieden für die Menschen bedeutet. Oder unnachgiebig, der Tannenbaum musste her, aber nur als Attrappe. Unser Vater als Handwerker. Tannenbaum, oh Tannenbaum, die Kräutchen deine Blätter. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, die Kräutchen deine. Er hat auf einem alten Besenstiel dann Löcher reingebohrt und hat dort in diese Löcher so künstliche Zweige und Äste angebastelt. Und da wir noch einen alten Bestand hatten von Lametta und Kugeln und auch, ich sehe das heute noch vor mir, die Tannenbaumspitze, das war so ein silberner Vogel. Eine so schöne Stimmung, zumal wenn wir dann alle so herumstanden und mein Vater anfing mit seiner Mundharmonika Weihnachtslieder zu spielen. Nicht? Da könnte ich heute noch heulen. Nicht? Nie wieder hat mir ein Stück Fleisch so gut geschmeckt wie 1946 Weihnachten. Da kann man sich leicht vorstellen, um was für Dinge sich die Tischgespräche hauptsächlich drehen. Wie verschafft man sich Essen? Und Wärme. Ja. Die Holzbeschaffung, das ist ein sehr wichtiges Kapitel. Dann wurde auch vom ältesten Sohn erzählt, der die ehrbare Beschäftigung eines Kohlenherunterwerfers ergriffen hatte. Kohlenherunterwerfer? Ja, eben. Ich wusste auch nicht recht, was das war. Und dann wurde mir aber erklärt, dass diese Spezialisten, deren es viele gibt, auf dem Bauche liegend, in den Kohlenwagen mitfahren und an den Stationen Kohlen zu den dort Wartenden herunterwerfen. Dafür wird dann ihnen Geld heraufgereicht. Ja.

Ediths Bruder, Klaus, Moritz Felden. Martins Schwester, Tonka Scheying. Günther als Kind, Levi Wessel. Gordian als Kind, Benedikt Vater. Lotte, Mutter Kammerer, Christina Felicitas Scheying. Felix, Hauptpachtmeister Finke, Klaus Kuschinski. Bauer, Eduard Mischke, Hartmut Fischer. Mutter Schelski, Mutter Mischke, Nachbarin, Sprecherin, Mariam Elgusein. Bürgermeister, Johannes Hitzelberger und andere. Musik, Susanne Maria Hempel. Regieassistenz, Janine Lüttmann und Eva Solloch. Regie, Gordian Mauck. Ton und Technik, Markus Freund, Markus Huber und Josuel Teegarten. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2011. Redaktion Holger Rink.